jetzt 11:50 Uhr. Und seit einigen Minuten liegt das Trommelfeuer hier vor uns auf dem Abschnitt. Der Hauptbrennpunkt scheint etwas links von unserem Regiment zu liegen. Und es kam eben vom VB durch, dass auf unseren Stellungen namentlich Pack- und Granatwerferfeuer liegt. Und wie so oft vorher ist es auch diesmal, dass die Sowjets versuchen, mit ihrem Masseneinsatz von Munition, von Artillerie, Panzern, Pack und Panzern unsere Stellungen sturmreif zu machen und sie dann zu überrennen. Die Artillerie und jetzt eben unsere Werfer sind eingesetzt, um den Gegner zu bekämpfen. Unsere Grenadiere liegen jetzt in ihren Stellungen. Unverschleiert sind sie. Klarer Himmel ist es, die Sonne scheint. Unsere eigene Artillerie ist es, die in die Bereitstellungsräume des Gegners hineinschießt und dort vernichtet, was vor dem Angriff zu vernichten geht. Während links bei unseren Nachbarn das Trommelfeuer nun noch anhält, sind in unserem rechten Abschnitt die Sowjets angetreten. Unsere Artillerie hatte in die Bereitstellungsräume geschossen, trotzdem gelang es ihnen mit Massen in unsere HKL einzubrechen. Vor mir auf dem ganzen Abschnitt wachsen die Rauchpilze aus der Erde. Wird der Schnee hier schwarz gefärbt von den Einschlägen und werden Bäume, Dreck und Schneemassen hochgewirbelt. In der Funkzentrale ist der Funkbetrieb. Der größte Teil unserer Leitungen ist jetzt ausgefallen. Die VWs melden durch Funk. Vor mir ist jetzt ein Gehöft getroffen und in Brand geschossen worden. Ist es. Eben kam wieder eine Meldung vom Einbruchsraum, dass die Sowjets in dem Einbruchsraum mit ungefähr 100 Mann sind, in einem Talbett, in einem Bachbett, haben sich versammelt, sind dort abgeriegelt worden. Der Pionierzug des Regiments ist sofort eingesetzt worden, um dort die Abriegelung zu verstärken. Die Artillerie und jetzt eben unsere Werfer sind eingesetzt, um den Gegner dort und vor allen Dingen auch dahinter zu bekämpfen, damit er nicht weitere Kräfte in den Einbruchsraum nachschieben kann. Eine andere Meldung von einer Kompanie besagt, dass die Sowjets jetzt rechts von diesem Einbruchsraum mit 4 Panzern auf der Röhrbahn vorgehen, um rechts anzugreifen. Nun sind hier unsere Schlachtflieger im Einsatz, greifen im Tiefanflug an. Es sind 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 12 Jäger und 12 Schlachtflieger, die hier angreifen.